Auch Menschen können konditioniert werden. Hier wird die Versuchsperson auf einen Ton konditioniert. Dieser ertönt alle 8 bis 12 Sekunden, unmittelbar gefolgt von einem Luftstoß, der den Lidschlag auslöst. Jetzt genügt es, den Ton zu hören, damit ich das Auge schließe. Das war falsch. Zur Bestrafung geht das Licht aus. Bereits nach 10 Minuten ist die Versuchsperson konditioniert. Aber auch bestimmte Verhaltensweisen können bei Menschen durch einen Konditionierungsprozess verstärkt oder abgeschwächt werden. Viele unserer Verhaltensweisen haben wir durch Beobachtung und Konditionierung erlernt. Wenn das Mädchen erlebt hat, dass ihre Mutter Komplimente bekommt, nachdem sie sich geschminkt hat, lernt das Kind, Attraktivität wird belohnt. Und so wird auch das Mädchen diese Verhaltensweise ausprobieren, mit dem Ziel, Anerkennung zu bekommen. Auch Menschen können konditioniert werden. Bereits nach 10 Minuten ist die Versuchsperson konditioniert. Auch Menschen können konditioniert werden. Bereits nach 10 Minuten ist die Versuchsperson konditioniert. Auch Menschen können konditioniert werden. Bereits nach 10 Minuten ist die Versuchsperson konditioniert. Auch Menschen können konditioniert werden. Bereits nach 10 Minuten ist die Versuchsperson konditioniert. Auch Menschen können konditioniert werden. The State of the Union Address. The enemies of freedom, danger, tyranny, September the 11th, murder and destruction, terrorists, weapons of mass destruction, terror, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, perversion, terror, and death, terrorist mass murder, the weapons of mass murder, attacks against America, terrorists, the weapon of fear, they murder children, terrorist freedom, vicious attackers are enemies of evil, death camps, evil empire, terror networks, terror freedom. Terrorist, the enemy, freedom. Our enemy is brutal. Terrorist, death in prison. Our enemies, fear. Killed, killed, death, terror, terrorists, hatred and fear. Freedom, terrorism, terrorists, threats, freedom, free, dangers, enemies, genocide, terrorism, suffering and chaos, terrorism, the enemy. So I ask you to reauthorize the Patriot Act. September the 11th, conspiracy. Al-Qaeda, terrorist attacks. Al-Qaeda, terror networks, freedom, a dramatic.